In ganz Südkorea wurde am 19. November die vierte gesamtnationale Aktion für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye gleichzeitig entfaltet. Unter dem Motto, wir versammeln uns am Tor Gwanghwamun und erhellen das ganze Land. Park Geun-hye soll zurücktreten, veranstaltete die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung, die aus mehr als 1550 Bürger und gesellschaftlichen Organisationen Südkoreas besteht, die landesweite Protestaktion, an der über 1,1 Millionen Personen verschiedener Kreise und Schichten wie Arbeiter, Jugendliche und Vertreter der Oppositionsparteien, der gemeinsamen demokratischen Partei, der Partei des Volkes und der Partei der Gerechtigkeit teilnahmen. Allein in Seoul versammelten sich mehr als 740.000 Menschen für die Kundgebung. Beim Bericht über die Protestaktionen von jenem Tag kommentierten die ausländischen Medien, die Bürger hätten durch Demonstrationen einen starken Protest gegen Park Geun-hye gezeigt, die die Untersuchung der Staatsanwaltschaft verweigert habe. Es sei der Wille dazu geäußert worden, bis zum Erreichen des Ziels die Demonstrationen fortzusetzen. Laut Meldung von der Nachrichtenagentur Yonhap News und dem Sender MBC von Südkorea veröffentlichten die südkoreanischen Studenten, die an den Universitäten Washington und Georgetown und dem College Maryland studieren, am 18. November eine politische Erklärung. Und am 19. November verlangten die Italien-Koreaner und die südkoreanischen Studenten in Rom auf einer Kundgebung den Rücktritt von Park Geun-hye.